In jener Zeit nun zogen die Philister ihr Heer zu einem Feldzuge gegen Israel zusammen. Achis eröffnete David, du wirst wissen, dass du samt deinen Leuten im Heerbanne mit mir ausziehen musst. David erwiderte Achis, gut, nun wirst du sehen, was dein Sklave zu leisten vermag. Achis entgegnete David, gut, ich ernenne dich zu meinem Leibwächter die ganze Zeit über. Samuel war gestorben, ganz Israel hatzte ihn betrauert und ihn in seiner Vaterstadt Rama begraben. Saul aber hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Lande gejagt. Nun zogen sich die Philister zusammen und drangen bis Sunem vor, wo sie Lager schlugen. Saul hingegen versammelte ganz Israel, und es schlug auf dem Gilboa Lager. Als aber Saul das Lager der Philister erblickte, geriet er in Angst, so dass er im innersten Herzen bebte. Saul befragte Jahwe, aber Jahwe antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da gab Saul seiner Umgebung den Auftrag, sucht für mich nach einem Weibe, die über einen Totenbeschwörergeist verfügt. Da verstellte sich Saul, zog andere Kleider an und machte sich mit zwei Begleitern auf den Weg. Sie traten nachts bei dem Weibe ein, und er bat, wahrsage mir mit Hilfe des Totenbeschwörergeistes und lasse mir einen erscheinen, den ich dir nennen werde. Das Weib erwiderte ihm, du weißt ja selbst, was Saul getan hat, dass er die Totenbeschwörer und Wahrsager im Lande ausgerottet hat, warum also legst du mir eine Schlinge, um mich ums Leben zu bringen? Da schwur ihr Saul bei Jahwe, so wahr Gott lebt, es soll dich keine Schuld in dieser Sache treffen. Nun fragte das Weib, wen soll ich dir erscheinen lassen? Er erwiderte, Samuel lass mir erscheinen. Als aber das Weib Samuel erblickte, schrie sie laut auf. Sodann sprach das Weib zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Der König entgegnete ihr, sei unbesorgt, was siehst du? Das Weib antwortete Saul, einen Geist sehe ich aus der Erde aufsteigen. Da fragte er sie, wie sieht es aus? Sie sagte, ein alter Mann steigt herauf, in einen Mantel gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel sei, und warf sich ehrerbietig mit dem Angesicht zur Erde nieder. Samuel aber fragte Saul, warum beunruhigst du mich, dass du mich erscheinen lässest? Saul erwiderte, ich bin in großer Not. Die Philister liegen im Kampfe mit mir, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch die Propheten, noch durch Träume, so ließ ich dich rufen, damit du mir künden möchtest, was ich tun soll. Samuel erwiderte, was fragst du mich dann, da doch Jahwe von dir gewichen und dir Feind geworden ist? Jahwe hat dir also getan, wie er durch mich angekündigt hat, Jahwe hat dir den Thron entrissen und ihm einen andern, dem David, gegeben. Weil du Jahwes Befehle nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn an Amalek nicht vollstreckt hast, deshalb hat dir Jahwe heute Folgendes angetan und Jahwe wird auch Israel samt dir den Philistern in die Hände liefern, morgen wirst du samt deinen Söhnen fallen. Auch Israels Lager wird Jahwe den Philistern in die Hände liefern. Da fiel Saul voller Entsetzen seiner ganzen Länge nach zu Boden. Er geriet nämlich über den Worten Samuels in große Angst, auch war er schon kraftlos, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen hatte. Nun lief das Weib herzu zu Saul, und als sie sah, wie sehr er entsetzt war, redete sie ihn an, nachdem nun deine Magd dir Gehör geschenkt hat und ich mein Leben aufs Spiel gesetzt und dem Wunsche, den du mir äußertest, gewillfahrt habe, so musst nun auch du deiner Magd Gehör schenken. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen, den iss, dass du Kraft gewinnst, deines Wegs zu ziehen. Er weigerte sich und versicherte, ich esse nichts. Als aber seine Begleiter samt dem Weibe in ihn drangen, gab er ihrem Verlangen nach, stand vom Boden auf und setzte sich auf das Polster. Das Weib hatte ein Mastkalb im Hause, das schlachtete sie eiligst, dazu nahm sie Mehl, knetete es und buk Brotkuchen daraus. Dann setzte sie es Saul und seinen Begleitern vor, und nachdem sie gegessen hatten, machten sie sich noch in derselben Nacht auf den Weg.